Ring Rope Radio. Hallihallo, liebe Leute und liebe Zuhörer des Ring Rope Radios. Hier bin ich, euer Hesemann, der Host dieser ganzen Geschichte bei der ersten Episode. Ja, also jeder fängt mal klein an und wir halt mit der Nummer 1 hier. Und ich habe auch einen Gast eingeladen, einen speziellen Gast, den kennt ihr vielleicht noch von älteren Episoden von mir vom Wrestling Takeover Podcast, den ich mal gemacht habe, wo ja das Ring Rope Radio der direkte Nachfolger ist. Und ja, vielleicht kennt ihr den Gast noch von ein paar alten Episoden, vielleicht sagt euch noch Dropkick Drama irgendetwas. Auf jeden Fall habe ich mir den Mirko eingeladen. Hallo Mirko. Ja, hallihallo. Hier ist die Ernsthaftigkeit des Podcastes. Ich müsste dich gerade mal ein bisschen korrigieren. Es klang gerade sehr, als wäre Dropkick Drama schon beerdigt. Dem ist natürlich nicht so. Ja, da bin ich. Und wir fangen nicht klein, wir fangen natürlich ganz groß aus. Als zwei bekannte Größen des Podcasting-Milieus. Business, klingt schöner. Ja, hallo. Ja, gut. Dann möchte ich jetzt einfach mal so sagen, vielleicht wissen das nicht viele, aber du hast zum Beispiel mir die erste Plattform im Podcasten gegeben, weil ich war ja erst bei Cult of Personality als Anrufer. Ja. Halt, da habe ich einfach in die Sendung reingerufen und bei dir habe ich halt die ersten zwei Podcasts gemacht. Sprich zu WrestleMania 28, wenn ich mich nicht irre. Ja, war eine schlechte, also und 26, 27, 28, irgendwas davon. Und der Raw-Sendung danach, da haben wir halt zusammen die Podcasts aufgenommen, welche ich persönlich auch als ja ein paar der besten Leistungen von mir sehe. Ja, und das, ja, kenne ich. Gefällt es auch immer mit dem Mirko zu podcasten. Ja. Ja, genau, so ist das. Dropkick Drama selber nicht allzu groß, bringt aber gerne Leute ins Podcasting-Business, ohne jetzt angeben zu wollen. Das ist wahrhaftig wirklich so. Und am Ende rennen sie dann alle von uns weg und werden groß. Dankeschön, so ist das. Wir hatten schon den lieben Sven, der sich momentan beim kostenpflichtigen Power Wrestling Radio aufhält. Ist wirklich so, den hatten wir schon. Okay. Und da sehen wir, dass Dropkick Drama wieder Potenzial raushaut und Potenzial dann irgendwie weggenommen wird. Ja, und dann bleiben wir wieder unten liegen. Na, so ist das natürlich nicht. Wir sind natürlich auch ganz groß und demnächst gibt es dann auch nur noch uns gegen Geld. Ihr seid halt sowas wie die FCW von der WWE. Ja, wir bilden die Leute aus, genau, das kann man schön sagen. Bei uns ist alles immer schön locker und solche Späße. Gut, und mir entschuldige mich für alle Nebengeräusche heute. Ganz schlimm hier. Das ist öfters so mit dem Mirko. Mir ist aufgefallen, dass wir hier bei einem Wrestling-Podcast sind. Kann das sein? Ach, jetzt du Scheiße, bestimmt nein, da bin ich ja aber falsch, du. Da bin ich aber falsch, das wurde mir nicht gesagt. Du bleibst jetzt da. Ach so, okay. Gut. Bin hier schon eingegangen. Kann ich dir sagen, ja, schon öfters. Hesemann, wann machst du denn wieder den Wrestling-Podcast? Ja, wie gesagt, das Takeover-Podcast-Network mit dem ganzen Zeug, was da drin war, ist jetzt vom Tisch gefegt. Natürlich hat auch ein Teammitglied das Team verlassen und jetzt habe ich mir gedacht, nehme ich einfach alles selber in die Hand und mache, was ich möchte. Und so entstand eben der coole Name für einen Podcast, wie ich finde. Dem Mirko gefällt ja dieser Name auch sehr gut. Kurz geschrieben RRR Ring Rope Radio. Und ja, ich finde das eigentlich ein recht sehr schöner Name. Guter Deutsch. Und somit Dropkick Drama eigentlich auch ein paar der coolsten Namen im Podcast-Business. Wenn man auf den Wrestling-Teil im Podcast-Business guckt, wie findest du? Ja, diese Idee vom Ring Rope Radio hier neu anzufangen. Das ist richtig so. Unsere Namen sind sehr fein, da muss ich schon zugeben. Also wenn ich mir da die anderen Namen angucke, ne, das ist ja gar nichts. Ja, ich freue mich natürlich auch bei der ersten Ausgabe hier dabei zu sein. Das ist eine große Ehre. Ich hoffe, du wirst dann auch endlich mal wieder richtig groß und haust die Sendung raus, wie das mal zu deinen Glanzzeiten war. Naja, aber man hat ja nicht immer so viel Zeit. Da kann man auch nicht mehr so viel machen, ne? Ja, man hat ja nicht immer so viel Zeit. Ja, also das hier ist jetzt unser Senioren-Podcast. Genau. Ja, wir sind schon so in Frührente. Wir machen nur noch ein paar Jahre. Frührente, ich mache immer mal wieder Teilzeit mit Thomas und mit dir. Wann kommt da noch das nächste Mal wieder ein Podcast raus? Ja, das soll bald. Also ist alles in Planung durchaus. Na gut, das hat sie dann vor einem halben Jahr auch gehielt. jetzt kommt bald ein Podcast. Jetzt darf ich einmal, ich möchte das einmal ironisch erwidern, mit Humor. Jetzt ist es soweit in Planung, dass nicht nur ich plane, sondern auch Thomas mit einbezogen ist. Also man kann davon ausgehen, dass wirklich etwas kommt. Ach so, zuvor war nur eine einseitige Planung und jetzt hast du ihm gesagt, jetzt habe ich Thomas gesagt, du, ich plane da was. vorher habe ich mir gesagt, du Mirko, ich plane da was. aus du wird wir. Genau, genau. Das ist doch schön. So, Matthias, erzähl uns doch mal kurz, was wir heute vorhaben. Ja, wir haben heute vor, so eine kleine Talkrunde zu machen. Wie haben wir das bei Dropkick Takeover genannt? Der etwas andere Podcast. Der hatte einen anderen Namen. Das könnte man, glaube ich, auch so. Könnte man so auch hier Ring Rope Radio Episode 1, glaube ich, betiteln. Also generell ist halt, möchte ich sagen, das gilt zwar eher für meine eigene Sendung, aber ich möchte auch sagen, in Sendungen, in denen ich gerne zu Gast bin, locker angehen. Nicht alles so schlimmst nehmen, wie das andere größere Podcasts, Reds, Cult of Personality und all diese Späße machen. Voice vs. Brian. Alles merkt, schön locker angehen. Man merkt, dass der Mirko gar nicht mehr up-to-date ist, welche Podcasts es alles gibt. Denn ein das stimmt. Das ist schon gar nicht mehr. Was? Denn ein paar von den Podcasts, die du, glaube ich, so noch meinst, die gibt's halt gar nicht mehr. Gibt das Wrestling Diaries überhaupt noch? Das gibt's noch. Ja, die Seite funktioniert noch. Also Voice vs. Ja, Brian gibt es auch noch, das weiß ich. Call of Personality hat aufgehört. Ja. Ah, das ist ja nett. Ja, das ist irgendwie schade. Ja, ganz schlimm. Gut, jetzt muss ich halt sagen, du hast mich groß gemacht. Ja. Du hast mich ins Podcast-Business gebracht. So ist das. Naja, ob so ein Anruf als Podcast-Anfänger möchte ich bitte von allen Podcast-Anfänger qualifiziert, weiß ich jetzt nicht. Ich möchte von allen jetzt Dankesbriefe bekommen. Die Sendungen waren schon super. Liebesbriefe und sowas. Einfach mal meinen Namen googeln, dann kann man meine Adresse finden und dann könnt ihr mir alle Dankesbekundungen schicken. Entschuldigung, dass ich so vom Thema ablenke, aber so bin ich. Gut, also jetzt bringe ich dich aus dem Konzept, genau. Also das würde ich jetzt aber nicht sagen. Du hast ja Reds angesprochen, da kann man mich ja auch hören für die Leute, die sich hier zum ersten Mal einschalten und meine vorhergehenden Podcasts nicht gehört haben. Bei Reds.de hört ihr mich so mehr oder weniger wöchentlich erst im Rinker King. Also hier sind wir ins Rinker King Fact, jetzt heißt halt hier sind wir ins Wrestling Fact, weil der Rinker King nicht mehr allzu viel bietet. Mirko, kennst du Rinker King? Kennst du dich da aus? Nö, oder? Nee, du, ich kenne mich ja gar nichts aus. Ich bin ja immer nur überall dabei und so und unterhalte die Leute. So ist es hier. Ja. Gut. Dann wissen wir. Also Matthias findet man überall wieder und Dropkick Drama ist auch sehr zu empfehlen. Dankeschön. So, gut, also findet mich natürlich auf hirsemann.posterous.com, also posterous.com. hirsemann.posterous.com, da veröffentliche ich hier ist es Talk Lounge, falls das jemand gesehen hat, ein Podcast, in dem ich einfach nur rede über irgendwelche Themen, die mir gerade einfallen. Und dort wird natürlich auch Ring Rope Radio veröffentlicht. Natürlich hat Ring Rope Radio auch eine eigene Domain unter ringroperadio.posterous.com. Und da gibt es noch so eine Seite, die nennt sich www.podcast.com. Ja, kommen uns ja dem Mirko. Gibt's bald nicht mehr, weil ich habe das Jahresdingens nicht verlängert. Bald fällt das wieder zurück auf .wordpress.com. Ich das gerade mal sagen darf. Podcast. Aber wenn ich jetzt auf .com hingehe, dann komme ich auf www.podcast.com. Ja. Noch. Das gibt's noch. Ja, noch. Ich glaube, dann fällt es rück auf Wrestling-Blog mit 1 statt i .wordpress.com. Wrestling-Blog.wordpress. Ist das richtig? Warte, ich gehe da auch mal drauf kurz. Ja, das ist richtig. Da wird man gleich weitergeleitet. Ja, also würde ich mir die Adresse eher mal merken. Ich weiß nicht, wann das bezahlt werden muss, aber ich bezahle. Kann das ja mal in die sogenannten Shownotes verlinken. Ja, genau. Sehr gerne. So jetzt dann auch. Funktioniert halt mit dem Blog viel besser wie mit so einer Homepage, wo man alles einzeln in Seiten machen muss. Ja, allerdings. Gut. Ah ja, deine letzte Ausgabe vom 20. August 2012. Mit, wie hieß das? Dropkick Takeover, da war ich ja auch dabei, sowas. Ja. Eine Kooperation in ihren Anfängen. Die erste Ausgabe einer Kooperation zwischen Hirse alias Matthias Wrestling Takeover Podcast und meiner Wenigkeit Dropkick Drama nimmt ihren Lauf. Wir besprechen den WWE Pay-Per-View SummerSlam Pay-Per-View. Da fällt mir gerade was ein. Ah ja, wir wollten heute den Hell in a Cell Pay-Per-View ein bisschen previewen, wenn man das so gibt. Wahnsinnsüberleitung, da muss ich dich echt Kompliment, okay. Mein lieber Partner. So, ja richtig, Hell in a Cell steht an aus New Jersey oder so, ist das richtig? Phillips Arena in Atlanta, Georgia. Ja, genau, das meinte ich doch. Ach, hier steht New Jersey. Ich hatte das gerade noch so im Kopf. Hast du aktuell immer so Wrestling verfolgt, oder? bist du aktuell so wie ich zum Beispiel, dass du sagst, nur Smackdown, so weil das kurz ist und Raw ist dann schon ein bisschen lang, wenn man viel zu tun hat oder eigentlich keine Lust so richtig drauf hat? Ja, also wenn, dann gucke ich auch Raw, weil da passiert ja was. Bei Smackdown wird ja nur gekämpft, das interessiert ja keinen mehr, das ist ja Unterhaltung. Ich gucke, wenn, dann Raw, weil da kommen die Story-Entscheidungen und ich habe Raw in den Zusammenfassungen auf der deutschen WWE-Seite geguckt, muss ich zugeben. Die sind zwar mit viel Werbung gespickt, aber letztlich, wenn man nicht so viel Zeit hat, sind die durchaus praktisch. Na gut, ich habe mir gestern auf Sport 1 Smackdown auf Sport 1 und Bottom Line angeguckt. Das war halt dann so mehr oder weniger das, ja, so Wiederholung dafür. Und das ist ein mieses Programm hier, ich gucke nicht so viel Fernsehen. Ja, wir haben Satellitenschüsseln, da ist ja, man natürlich gerade im Vorteil. Kabel? Kabelfernsehen, ja. Haben wir auch mal gehabt. Ja. Gibt's jetzt nicht mehr. Ja, Glück gehabt. Das ging noch ab. So das ging noch ab, schrecklich, du. Ganz schlimm. mit kriselndem Fernsehbild. Ja, das ist bei mir vom kaum vorhanden, da ist gar kein Bild mehr, das ist einfach nur Farbpunkte irgendwie. Und das meine ich durchaus ernst. Ich würde den Fernseher mal zum Richten bringen. Nee, das liegt nicht am Fernseher, du. Ich hatte das schon mit mehreren Fernsehen. Schon durchgegangen. Machst das auch liegt alles an meinem Anschluss. Immer alles kaputt. Machst nochmal alles kaputt. Nee, das ist der Anschluss in meiner Wand. Das ist nicht meine Schuld. Nee. Das sagst du. Du hast auch mit mir da der Wrestling Takeover Ding gemacht und jetzt ist kaputt gegangen. Ach so, wegen mir. Ja. Ich sollte mal bei ein paar großen Podcasts mitmachen. Vielleicht bin ich dann ja am Ende alleine. Das wäre cool. Genau. Kannst du mal dafür sorgen, dass ich bei Wrestling Diaries eingeladen werde? Dann bist du die WWE im Wrestling, ohne Konkurrenz. Kannst du mich mal als Größe in Reds einladen? Ich möchte was kaputt machen. Feed me more. Feed me more. Kennst du den Patrick Stork? Wahrscheinlich nicht, oder? Das ist dieser leicht Behinderte, oder? Ohne jetzt irgendwelche Vorurteile übrigens zu wollen. Das kann jetzt gut, oder? Und das ist dieser wohl den, der bei Reds mal erwähnt wurde, oder? Patrick Funk? Heißt der so? Wie heißt denn dieser Behinderte? Sein ganz ein anderer eigentlich. Ich hab den auch auf Facebook als Freund. Warte mal kurz. Super. Ich habe Patrick Stork gesagt, weil der, wo du Feed Me More ansprichst, der ist ja großer Ryback-Fan und hier einfach mal ein Gruß an den guten Patrick. So, okay. Da hast du den Gruß und ja, bitte. Gut. Bitte schön. Ich wollte hier jetzt auch gerade keinen beleidigen, ne? Also das ist ja nur eine Tatsache, wenn man behindert ist, ist man halt behindert. Das klingt böse, aber das ist halt so, ne? Der Mirko ist schlimm. Ich kann mir den Mirko gut in Here's His Talk Lounge Manier vorstellen. Ja, hallo, hier ist der Mirko in Mirko's Talk Lounge. Also Behinderte sind halt dann schon, wie sie behindert sind. Darf ich da auch mal mitmachen? Oh nein, das ist, weil sonst kann ich dich gar nicht in Zaun. Zaun oder Zaum halten? Zaum. Also mit M. Richtig. Ach, so sind sie, die lieben Bayern. Kennen die deutsche Grammatik nicht. Aber wir haben sie alle gern. Oh, soll ich dies heißen? Ja. So, wir wollen heute wirklich noch mal was machen. Das haben jetzt schon alle Leute bei der ersten Folge ausgeschaltet, aber wir wollen noch wirklich was machen. Wir wollen ja eigentlich auf Hell in a Cell eingehen, auf die Card, die es da gibt. Hölle in einer Zelle. Was? Hölle in einer Zelle. Ja, genau. Es heißt, habe ich das eigentlich richtig mitbekommen? Ich weiß nicht, ich habe ja heute noch Raw geguckt in der Zusammenfassung, dass der Pay-Per-View nicht Hell in a Cell, sondern Hell in the Cell heißt. Hell in a Cell steht hier auf dem Plakat. Ja, ne? Nicht Hell in a Cell. Hell in a Cell. Nö. Komisch, weil AJ und Vince McMahon und alle anderen haben immer Hell in the Cell gesagt. Das ist ja gleiche wie Hulk Hogan bei TNA, der sagt auch immer Joseph Parks, obwohl eigentlich Park heißt. So kann man es halt dann auch machen. Hast dachte, du schon von Hulk Hogan Sextape mitbekommen? Was? Hast du schon das vom Hulk Hogan Sextape etwas mitbekommen? Ich habe mir das nicht angeguckt natürlich, wenn du das meinst, aber ich habe natürlich was davon mitbekommen. Nein, ich auch nicht, weil ich meine nur, ob du es gehört hast. Ja, ich glaube, wir haben da schon mal nachgeguckt, als das letzte Tape gab und wir haben da auch nur so verarschen von gefunden. Ich weiß jetzt nicht mehr auf welcher Newsseite. Auf jeden Fall haben die einen Ausschnitt gezeigt von dem Video, also ob man das als Porno bezeichnen kann, so 15 Minuten Action und dann ich fühle mich so fett, ich fühle mich, als hätte ich gerade ein Schwein gegessen. Ja, das sage ich auch immer und das klingt gut. Ja. So nach dem Essen so, oh, ich hätte gedacht, ich habe ein Schwein gegessen. Wo kann man sich das angucken? Ich gehe mal auf tmc.com, die haben ja immer jeden Scheiß. Ja, wahrscheinlich. Haben wir noch nicht bei TMC letztens nachgeguckt? Ja, haben wir. Ich glaube, das war das letzte Tape. Das war das letzte Tape. Die nennen sich dann schon Celebrity Gossip. Ja, genau, ja. Lese ich auch gerade. Und Entertainment oder irgendwie so. So, wir gucken dann nach Hulk. Kannst du ja auch in die Tonne kloppen. Hulk Hogan. Hoden. Hulk Hoden, ja. Wäre mal ein guter Name. Können Sie mal. Was haben wir denn hier? Hulk Hogan Sextape-Partner Hifa Clem. Ist das auch noch das aktuelle? 10 Days Ago. Ah, das ist das aktuelle. Klasse. Ich kann mir das jetzt leider hier nicht angucken, weil dann wäre der Ton mit drin, weil ich nehme mit so einem komischen auf Programm auf. Aber hier gibt es auch gar kein Video, das ist ja langweilig. Hat der Mirko wieder was zum Gucken? Das ist verrückt. Können wir doch auch in die Shownotes packen. Nicht. Schade. Das will halt dann irgendwie, glaube ich, keiner sehen, oder? Wir können das ja mal unter der Hand verkaufen mit der Ausgabe. Mein Gott. Das machst du dann aber. Damit das auch mal jemand hört. Hört? Hört. Oh, höret. So, wollen wir anfangen, Hell in a Cell? Wir haben ja wirklich was zu besprechen, wie ich schon mal ein paar Mal gesagt habe. Ja, so ein paar Sachen da. Halt, auf jeden Fall findet das Ganze am 28.10.2012 statt. Oh, das ist ja heute. Wie gesagt, in Atlanta, Georgia, wo WrestleMania 26, glaube ich, war. Ich war jetzt voll verwirrt. Das ist ja heute. Scheiße. Ich habe mir schon gedacht. Dabei ist es heute. Ja, es ist um 1 Uhr. Wie recht du doch hast. Um 1 Uhr schon. Immer hier mal wieder Lob an die Mirko. An die Mirko? Dankeschön. Hat er gut gemacht, selber, der Junge. Okay, Dankeschön. Ja, ist heute schon. Beziehungsweise morgen um 1 Uhr. 1 Uhr morgen in der Frühe. Wird das nicht irgendwie umgestellt mit der Zeit in den USA oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich das auch schon gefragt, warum das jetzt auf einmal um 1 Uhr kommt und nicht mehr um 2 Uhr. Weil ich habe mich kann ich daran erinnern, ich habe noch nie ein Pay-Per-View um 1 Uhr gemacht. Dann wird es da umgestellt. Keine Ahnung. Ja, das ist dann anscheinend die Zeitumstellung. Aber guckst du den Pay-Per-View live oder bist du nicht so angetan davon? Da ja 1 Uhr noch recht früh ist und ich bis 1 Uhr meistens momentan einen Horrorfilm gucke, kann es wohl sein, dass ich live gucke. Ja, Hell in a Cell und Horrorfilm hat ja viel gemeinsam, kann man sagen. Ja, also WWE und Horrorfilm hat wohl mal. Ja, so Sachen wie dann Divas-Match zum Beispiel oder noch besser Randy Orton gegen Del Rio. Da freue ich mich drauf. Das ist fast noch besser als Sheamus gegen Del Rio. Das ist dann schon ein bisschen Horror, finde ich. Ja, finde ich auch. Also mir würden gut, auch das halt Tag Team-Match und der Main Event würden mir reichen. Da könnte ich womit leben. Ja gut, das frage ich dich dann nachher nochmal, wenn wir alles genaueste ins besprochen haben. Ja, da ist ja eh keine Ahnung. Vielleicht gibt es da ja noch so spannende Sachen dazwischen, wo ich mir dann sage, oh, da muss ich mal den gucken oder so. Dann kommt der Flowrider wieder und darf tanzen und singen. Oh ja, da würde ich mich aber freuen. Da warst du ja sehr angetan. Flowrider featuring Kevin Rudolph hätte ich gerne. Wie hieß der andere? Der MGK? Machine Gun Kelly? Genau. Oh, den hätte ich auch gerne nochmal. Der ist ja super gewesen. Den habe ich mir gesungen. Der Fall ist super. Richtig klasse, du. Richtig klasse. Wen gab's denn noch bei WrestleMania? Flowrider oder wer hat da noch gesungen? Funkasaurus mit seiner Mutter. Ja. I call my mama! Aber der hat ja nicht gesungen. Leider. Und dann kommen da so 15 bis 20 übergewichtige Frauen, die alle gleich aussehen und naja. Ja, wenn das in meinem echten Leben auch so. Ich glaube, ich nehme nochmal die alte Dropkick-Drama-Ausgabe so und stell das da in die Shownotes da rein. Welche alte Ausgabe? Ja, wo wir zusammen gemacht haben. Ja, gerne. Wir haben ja auch noch eine dritte, glaube ich, zusammen gemacht irgendwie. Gab's ja auch noch. Ja, wir haben ganz viel gemacht. Wir haben eine ganz lange Geschichte zusammen. Ja, das ist richtig. Du warst ja auch mal bei der News-Sendung dabei. Ja, das war gut. wo der Daniel dann mit dabei war. Gibt's denn eigentlich noch? Outside the Window Peeing Dog. Ja, hör mal auf. Das habe ich nie gemacht. Ich weiß auch gar nicht, wie ihr auf Doc gekommen seid, aber okay. Gibt's denn noch den Daniel? Ja, weil du so ein Hundebild in Skype drin hattest. Ehrlich? Ich hatte ein Hundebild. So ein Hundeprofilbild. Achso, ja, ich hatte vorher, glaube ich, so ein anderes Bild und dann musste ich das vor der Aufnahme schnell ändern, damit Daniel nichts Schlechtes von mir denkt. Und dann habe ich da irgendwie so ein Hundebild gemacht. Ja, vielleicht kennt ihr noch den Daniel bei Twitter @Mr_Caster. Der ist natürlich jetzt auch wieder Teil vom Ring Road Radio, weil dem ist eigentlich, glaube ich, recht egal, wie das heißt, weil der sagt, ich möchte mit dir sprechen über Wrestling und das war's. So muss halt die Einstellung auch mal sein und wo er sagt, über Wrestling sprechen, machen wir das auch mal. Randy Orton gegen Alberto Del Rio. Was sind deine Meinungen? Hast du zum Beispiel das Zeugsel bei SmackDown gesehen? Nee, SmackDown habe ich mir nicht mehr getan. Ja, oder bist du nicht so angetan? Möchtest du mal kurz erzählen, was bei SmackDown passiert ist, damit ich das auch weiß? Ja gut. Randy Orton hatte da eine Ring-In-Promo. Genau. Ring-In-Promo gemacht. Und er spricht über das Match gegen Alberto Del Rio bei Hell in a Cell. Und ja, klingt 0815, muss ich nicht sagen. Ja, das war es ja auch. Ja. Ich schaue mir halt so in, war das so, 1 Uhr nachts, schaue ich mir als SmackDown an. Mhm. Das war, glaube ich, eh auf heute oder so, wegen der Zeitumstellung alles. Dann kann ich mir das in der Stunde angucken und ja, dann kommt halt eben dann Randy Orton raus. Dann denke ich mir schon, nicht der. Und ich habe ja das letzte Monat, kann ich schon fast sagen, Wrestling nicht geguckt. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht, woher die Fehde Alberto Del Rio gegen Randy Orton kommt. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich glaube, da war mal irgendein Angriff oder sowas, keine Ahnung. Ja, Standard. Auf jeden Fall einfach nur, ja, so, genau, wie du jetzt sagst. So Standard, Getocke. Und zwei Leute, auf jeden Fall. Zwei Leute, die standen mal beide wirklich hoch und waren beide mal wirklich interessant. Und jetzt sind die beide stinkend langweilig und haben beide nichts zu tun. Also greift ja irgendwer von den beiden den anderen an. Ja, und jetzt greift noch Wade Barrett Randy Orton von hinten an. Also nicht so von hinten, sondern ins Genick. Bin ich auch hinten, ne? So, dann... Barrett gefällt mir. Gibt es da nicht diese Gruppe jetzt bei SmackDown? Diese Gruppe mit Wade Barrett, diesen Just Jin. Ach, ich kenne nicht mal mehr die Namen. Jinder Mahal und... Heath Slater, Jinder Mahal und Drew McIntyre. Genau. I'm a One-Man-Band! Das ist ja auch schon mal besser. Irgendwie ist der langweilig geworden. Ah, da haben wir doch die eine, wie heißt das bei Twitter? Die Petition, oder wie das heißt, gemacht. Petition, oder so. WrestleMania. Petition. Genau. Für WrestleMania. Ich glaube, ich habe keine einzige andere Zusage mehr bekommen. 29 Heath Slater für den Main Event. Hab ich noch immer. One-Man-Band! Mal sehen, ob das noch hier auf der Seite ist. Twitter-Aktualisierung. Vor 6 Monaten. Petition, Heath Slater, blablabla. Ich gehe da mal drauf. Vielleicht hat da ja noch irgendjemand zugesagt. Wie finde ich denn das? Ja, da hat niemand mehr zugesagt. Das ist ja schade. Vielleicht finde ich noch die eine. Gott, ich habe ja bei Twitter noch so ein schreckliches Bild. Ich das gewusst hätte, ey. Ja, Twitter doch mal mir. Dann folgen dir auch Leute. Ja. Muss ich wohl mal, ne? Warte, ich melde mich mal kurz an. Mir folgen eigentlich relativ viele, muss ich zugeben. Ich nicht mehr. Ehrlich nicht? Nein. Was soll das denn? Weil du nie twitterst. Mensch. Wie viele folgen mir denn? 279 Leute folgen mir, das ist ja wohl genug. Hä, 120? 129. Follower. Du folgst. Ach so. 290. Entschuldigung. Was ist denn das für ein Pixelbild? Ja, das frage ich mich auch. Ganz schlimm, ne? Wie alt warst du da denn? Definitiv zu jung, um das hier noch zu zeigen. So, Wie kann ich dir jetzt was? 3. April hast du das geschrieben. Sein letzter Tweet vom 3. April. Podcast von... Warte, wie heißt denn der? Wie heißt denn du, Mensch? Radio. Wie heißt du denn? Ich brauch mal deinen Namen. You see. Okay. So. Von Hi... Nee, sag einfach. Nee. Als Cast mitbestreiten. Es wird was Tolles. Ja. Wow. Jetzt lade ich mal neue. Wow. Oh, ist gar nicht da. Wo ist er denn hin, Mensch? Gut. Ach, hier ist er. Klasse. Möchte ich noch schnell erzählen, dass Wade Barrett backstage dann zu Alberto Del Rio gesagt hat, ist das, was du möchtest? Und Teddy Long sagt dann, oh, und das und bläh und Zeug. Und Barrett gegen Randy Orton halt heute noch in einem Match. Und so entstand halt dieses ganze Zeug da. Und Wade Barrett hat dann Randy Orton besiegt, nachdem Alberto Del Rio Randy Orton abgelenkt hat. Und dann gab es eben diesen Souvenir. Hast du den schon gesehen von Wade Barrett? Nee. Seinen Ellbogenstoß, wie ihn Carsten Schäfer auf Sport 1 betitelt hat. Nee, kann ich nicht. Ich habe ja SmackDown seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Okay, gut. Dann bist du schon gut informiert für diesen Podcast. Genau solche Leute brauchen wir. Ja, ich bringe hier einfach die Stimmung rein, Mensch. Du hast halt dann Raw gesehen, ich SmackDown, dann hast du Raw, schon. Hast du Raw etwa nicht gesehen? Nee, ich muss ja arbeiten und alles. Achso, ja, kenne ich. Gut, dann gab es noch so ein Match. Warte, ich will noch was sagen zu Raw. Raw war wie nennt sich das? Coming Home? Homecoming Show? Als letzte Show vor einem Pay-Per-View war Raw als Aufbau für einen Zuschauer, der wochenlang kein Wrestling geguckt hat. Ganz schrecklich. Schön. Ja. Ich freue mich trotzdem ein bisschen auf den Pay-Per-View. Ich finde, wenn man nur die Pay-Per-Views guckt, dann freut man sich richtig. Ja, ich freue mich jetzt. Das ist wie wenn man früher die DVDs gekauft hat. Ich will was sagen. Bitte. Okay. Liebe Hörer, darf ich jetzt? Die ganzen ich will. Tag. Hallo. Okay. Letztens saß ich mit Thomas noch vor einer DVD, da haben wir Extreme Rules geguckt. Thomas kauft auch nur noch DVDs jetzt. Wenn man die DVDs guckt, ohne irgendwie Vorwissen oder so, dann sagt man sich, ach, das ist ja wirklich ganz gut, weil die Pay-Per-Views sind gar nicht so verkehrt, wenn man die so ohne große Erwartungen so guckt. Also da sagt man sich auch, Wrestling ist ja eigentlich alles ganz okay. Nur wenn man die Wochenshows guckt, dann geht's runter. Ja. Ich finde jetzt auch, dass der Pay-Per-View ich freue mich auf den Pay-Per-View. Ich mich auch. Und dann jetzt auch, wenn man zum Beispiel Wrestling nicht so lange mehr guckt, dann kann man sich schon auf eine, wie ich zum Beispiel bei SmackDown, dann kann man sich halt schon drauf freuen, weil es ist halt sozusagen was Neues, weil du halt nicht weißt, wie die ganzen Stories entstanden sind. Und du bist halt dann einfach so nach einem Monat oder so kein Wrestling. Und dann gucke ich das halt und dann freue ich mich da schon. So, wie ich habe es ja zum Beispiel auch vor einem Jahr oder so noch alles wöchentlich geguckt. So Dienstag dann Raw und Mittwoch NXT und Freitag dann Impact Wrestling und WWE Superstars und dann Samstag oder Freitag noch SmackDown hinten ran und alles. Also ich verstehe das auch nicht, wie man das alles so gucken konnte von heutigen Standpunkt jetzt. Naja, früher war ja auch Wrestling noch ein bisschen besser, vor einem Jahr zum Beispiel auch. Und ja. Hast du Main Event schon mal geguckt? Das habe ich durchaus schon mal geguckt. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, ne? So als Wrestling-Match. Ja, und so. Das ist recht okay, aber ich gucke es trotzdem nicht. Gut, verständlich. Die WWE sperrt ja jetzt auch alles auf YouTube, was auch ein Grund ist, warum ich nicht alles gucken kann. Und ja, das ist leider so. Muss ich mir halt einen Dailymotion-Account zulegen, weil da habe ich jetzt auch die App davon zum Beispiel und das ist alles recht gut. Ja, das habe ich in Erinnerung, da kann man durchaus mal was gucken. Naja, ist sehr unverständlich von seitens der WWE, das sind ja frei empfängliche Wochenshows, warum die gesperrt werden, weiß ich auch nicht. Ja, ich frage mich eh, ob irgendwann mal zum Beispiel auch im Fernsehen oder so, ob das nicht irgendwann nur noch im Internet läuft oder so auch. Zum Beispiel nebenbei im Internet, weil das ist halt dann schon eine große Abnehmerschaft, oder wie man das nennt. Ich würde mich schon freuen. Ich wäre auch bereit zu sagen, okay, ich bezahle irgendwie 5 Euro im Monat oder 10 Euro im Monat und bekomme dafür das ganze Zeug live gestreamt und on demand noch danach. Und halt so HD und so. Ja, ja, klar, für eine viel Qualität. Ja, gut. Das bitte WWE, überlegt euch. Tippen wir eigentlich auch die Matches? Ja, da muss ich jetzt noch schnell ein Blatt Papier nehmen. Jo. Sehr, sehr oldschool zu Werke hier. Ich habe hier ein iPad liegen, aber ich mache das jetzt auch. Ich mache das mit einem Fass Tinte und einer Feder mache ich das jetzt. Richtig oldschool. Ich habe leider kein Pergament. Gut. Dann, haben wir WWE Championship Hell. Ich meine, was meint? Randy Orton gegen Alberto Del Rio erstmal. Fangen wir so an mit den Matches, die sehr uninteressant sind, bis dann interessant werden. Okay. So machen wir das ab. Haben wir Randy Orton gegen Alberto Del Rio. Mirko, jetzt dein Tipp! Ja, das ist schwierig. Das ist beides sau langweilig. Sheamus gegen Alberto Del Rio brauchte ich mir am Ende gar nicht mehr angucken. Randy Orton will ich nicht mehr sehen, der Rio will ich nicht mehr sehen, will ich alles nicht mehr sehen, keinen Bock. Ich habe so das Gefühl, Randy Orton wollen sie nicht mehr so viel geben. Ich tippe mal einfach auf der Rio. Ja, jetzt natürlich stehe ich da ohne irgendwelches Hintergrundwissen. Ja, geht mir ja auch so. In den letzten Wochen zum Beispiel hat man Alberto Del Rio immer wieder schlecht dargestellt. Ich glaube halt einfach auch mal, dass der gute Randy Orton hier verliert. Sprich, Alberto Del Rio den Sieg davon trägt, weil es halt öfters so. Wie auch zum Beispiel Carsten Schäfer war es, angesprochen hat. Ja, er verliert halt, aber er kommt dann immer gleich zurück und hat gleich wieder einen Title-Shot. Mhm. So wird es halt dann jetzt auch sein wahrscheinlich. Er wird halt dann wieder nach oben gepusht, bis irgendwann ein Face-Champion ist und er wieder besiegt werden darf. Und ja, das ist halt alles, was halt so aktuell in der Welt vom Alberto Del Rio los ist. Deshalb mein Tipp, ADR Alberto Del Rio. Ja, bitte mach den wieder interessant. Ich habe gerade aus Gewohnheit hier noch ein T hingeschrieben fürs Tippspiel, aber da gehört ja jetzt ein H hin oder zumindest ein M. So, Del Rio. Willst du noch Ding, vielleicht so Matchzeit oder sowas tippen oder nee, sowas Matchausgang? So. Matchausgang, Del Rio gewinnt und mein Tipp für die Matchzeit 10 bis 15 Minuten. Ich glaube, man gibt den vielleicht zu viel, vielleicht genau richtig, vielleicht wird es auch ein ganz gutes Match, man weiß es nicht. Gut, warte mal. Jetzt habe ich gerade Word offen. Oh, das ist ein tolles Programm, Dumme. Ich weiß. Mirko? Ja? Du tippst auf Alberto Del Rio. Richtig. Cool, Microsoft Word hängt. Weil das so viel laden muss. Das ist sehr verständlich. Meine Maus ist weg. Oh. Das habe ich auch manchmal, dann hängt alles. Aber das kommt bald. Gut, Alberto Del Rio. Matchzeit, wie viel hast du gesagt? 10 bis 15 Minuten oder so. Da schreibe ich mir jetzt aber nicht noch mit auf. Ja, ich mache das schon. Okay. Kann ich dann noch beim Review wieder dabei sein? Das macht ja Sinn dann. Vielleicht, das sehen wir dann schon. Wenn ich das geguckt habe, irgendwann mal. Ja. Oh, muss, wenn es nicht unbedingt sein muss, dann nicht. Gut, dann sag mir halt einfach nur schnell, ob es ein Mission oder Pin ist oder sowas. Es ist ein DQ-Sieg, sag ich einfach mal. Okay. Passt so gut zum Pay-Per-View, ne? Gut, dann sag ich Alberto Del Rio. Dann sag ich 10 bis 15 Minuten und ich sag durch DQ. Ach, du auch. Nein, ich sag einfach mal so 10, also, ja, 10 bis 15 sind schon sehr realistisch. Und ich sage einfach mal durch Submission. Okay, wollte ich auch was sagen. Gut. Dann kommen wir zu einem weiteren sehr interessanten Match, nämlich den Divas Match. Triple Threat Match um den Divas Championship. Eve Torres verteidigt ihren Titel gegen Layla und Caitlyn. Das macht ja Spaß zu gucken. Ja, man kann ja zur Story noch sagen. Was? Eine Story? Bist du verrückt? Halt dich zurück. Das ist ein Dieben-Match, da gibt es keine Geschichte. Doch. Ja, das mit den Niederschlägen. Ist angeblich attackiert geworden. Guter Deutsch. Ist angeblich attackiert worden. Das ist schon schrecklich, und wenn einem sowas im Wrestling passiert. Und irgendwie auf einem iPad eine E-Mail von Eve Torres und jetzt soll es angeblich Eve Torres irgendwie gewesen sein und jetzt Triple Threat Match als Strafe. Und ja. Ja, das ist alles höchst spannend. Du musst anfangen zu tippen, deshalb überlasse ich dir das jetzt auch einfach mal. Gut, also ich sag einfach mal Caitlyn. Da bin ich so dreist. Sag Caitlyn. Ja, ich sag einfach mal 6 Minuten oder 5 Minuten. Nehmen wir so 5 Schritte. Ja, ich sag auch 5 Minuten. 5 Minuten? Ich tippe auf so 6 bis 7 Minuten, aber ich sag auch 5 Minuten. Wer wäre dann dein Sieger, wie ich das so hinschreiben kann? Schein. Ich tippe darauf, dass Eve den Titel behält. Gut. 5 Minuten? Ja, könnte ja auch gut sein, dass Layla zum Beispiel heelt hören oder sowas. Ja, also das ist höchst interessant. Das klappt bestimmt auch alles gut. Weil das ja auch so viele Leute interessiert. Naja. Jetzt reihen wir uns da so einen Heel-Turn zusammen und am Ende heißt es und ihr Gewinner Layla oder keine Ahnung wer durch. Roll up und dann war's das. Ja. Gott. Ja. So ist er halt. Und Ausgang sage ich einfach mal Pin via Roll up. Ich sag ganz einfach Pin. Gut. Dann kommen wir zu einem weiteren Match. Was nehmen wir denn da? Da würde ich vorschlagen, wir nehmen einfach mal das WWE Intercontinental Title Match zwischen Kofi Kingston, den aktuellen Titelhalter, und The Miz. Deine Meinung und wie findest du das, dass The Miz jetzt diesen Titel schon wieder verloren hat? Es macht nicht allzu viel Sinn. Ich hatte bei Raw so den Eindruck, Kofi Kingston haben seinen Titel gegeben, damit der in Ägypten dann Intercontinental Champion ist. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich weiß nicht, ob sie jetzt einfach sagen, okay, das war's, mehr brauchen wir davon jetzt nicht, jetzt können wir Miss wieder in den Titel geben. Ich habe lieber Miss als Intercontinental Champion. Aber ich glaube nicht, dass sie das jetzt so schnell wieder zurück machen. Ich tippe mal darauf, dass Kofi in einem Match von so 10 Minuten gewinnt und zwar irgendwie, Kofi kann ja nicht unfair gewinnen, ne? Ich weiß nicht, Miss wird danach irgendwie noch versuchen, Rematch zu bekommen und bekommt dabei dann den Titel, aber das geht nicht ganz so schnell halt. Ja. Ich glaube einfach mal, dass hier Kofi Kingston den Titel behalten wird. Ich auch. Und ja, ich finde es halt irgendwie blöd, dass jetzt The Miz schon wieder so einen Titel verloren hat. Und an sich hat es ja diese Regentschaft auch nicht gebracht, weil was hat er denn gemacht? Was waren eigentlich eine Fehde von ihm? Er hat gegen Ryback verloren. Mehr weiß ich jetzt auch nicht, was er mit dem IC-Teil gemacht hat. Ich weiß nicht, ich habe ja nicht geguckt. Gut. Und ja. Also dein Tipp wäre? Ja, mal Kofi Kingston in 10 Minuten. Gut. 10 Minuten. Wir. Ganz normal Pin. Wahrscheinlich Pin, oder? Trouble in Paradise, Punkt, aus Ende. Dann sag ich einfach mal Kofi Kingston. Ich hoffe, es wird The Miz. Ich habe auch Kofi Kingston gesagt, ne? Ja. The Miz zum Beispiel hat mir gut in seinem Titel gefallen, dem passt dieser Titel auch einfach. Und jetzt steht er halt wieder irgendwo im Nirgendwo. Genau. Da hilft ihm sein neuer Look auch nicht. Es tun extrem viele Leute, die da momentan auf der Karte stehen, stehen einfach so mitten im Nirgendwo. Ja. Wie war das zum Beispiel beim Dropkick Drum Podcast haben wir drüber geredet, Ezekiel Jackson von ECW und so, wie er noch Champion war. Falls du dich noch erinnerst ja, und so. Da war der auch noch da. Wo ist denn der jetzt aktuell? Ja, ich weiß nicht. Das sind so Leute, die sind noch für die Hausshows irgendwie da. Ja. Naja. Wenn man so richtig so drüber nachdenkt, sieht man halt, was die WWE mit dem Talent macht. Nix. Ja, traurig, aber wahr. Und dann haben wir sowas auf der Card. Ich tippe dann auch auf so 10 bis 15 Minuten, nehme ich hier mal. Ich mach nur 10. Und ich sag einfach mal, wir pinnen. Gut. Dann kommen wir zu einem weiteren Match. Man will es nicht glauben. Diesmal handelt es sich um, na was nehmen wir denn? Nehmen wir das WWE World Tag Team Championship Match zwischen Team Hell No, Kane und Daniel Bryan, den aktuellen Titel halten, gegen Team Rhodes Scholars, Cody Rhodes und Damian Sandow. Ja, endlich mal was wirklich einigermaßen Schönes. Ja, kann man mal machen. Ich find's nett, also da freue ich mich auch durchaus drauf. Endlich mal wieder ein bisschen Tag Team und so. Wie findest du zum Beispiel aktuell das Team Hello so? Ja, findest sehr du, dass die eine gute Chemie haben oder bist du nicht so überzeugt von diesem Tag Team? Nee, das gefällt mir durchaus sehr gut. Das ist schön, dass WWE immer wieder sowas macht. Sehr positiv. Ja, an sich. Stehe ich absolut positiv. Das ist eine gute Idee. So, wie nennt man das? Antipartien? Kann man das sagen? Ja, Antisympathie. Ja, okay. Ich weiß, da gibt es ein schöneres Wort für hier. So, jetzt läuft hier gerade Werbung. Werbung ist immer super. Gut. Wo läuft denn bei dir Werbung? Bei Word oder was? Keine Ahnung. Oder kommt bei uns jetzt ein Werbeblock? Haben wir einen Werbeblock mit drin? Darf ich ein bisschen Werbung für Kombi machen? Für wen? Kombi? Kennt ihr in Bayern gar nicht, wa? Darf ich Werbung für Hello Kitty machen? Das kenne ich auch, was ist Kombi? So, jetzt erst mal eine Pause. Mit Ballisto. Ballisto. Waldfrüchte. Lecker. Maulkorb. Entschuldigung. Ich bin schockiert. Nicht nur du. Entschuldigung. Guck mal unten, die unten bei dir auf dem Boden. Ja. Was siehst du da? Das Niveau. Ja, das Niveau ist unten, das sehe ich. Entschuldigung, das tut mir jetzt echt leid. Ja, das ist jetzt. Aber darf ich die andere Hälfte auch noch? Wegen dir haben jetzt die Zuhörer, die ich so habe, abgeschaltet. Naja, Mai. Ist ja auch nicht so schlimm. Oh Gott. Ein bisschen Spaß muss sein, ne? Ja. Jetzt hätte ich noch irgendwie so einen Witz, der würde jetzt nicht schauen, aber mir fällt gar keiner ein. Wollen wir einfach weitermachen? Das wäre gar nichts gewesen. Wir vertuschen das einfach. Mirko? Ja. Weißt du, welcher Tiger den meisten Sex hat? Hau raus. Ich bin für Hasen. Der Goldtiger. Ja. So ist das. Weil ist doch. So, Matthias hat einen Witz erzählt, jetzt sind wir auch wieder alle ganz ernst. WWE ja, World einmal Tag Team hin, alles drin. Gut. Wie war das jetzt mit Road Scholars? Die wurden in einem Tag Team Tournament bestimmt. Genau. Habe ich leider zu wenig gesehen von diesem Tournament, aber an sich ist eine sehr schöne Sache. Wen gibt es denn da eigentlich so aktuell in der WWE als Tag Team? Ich habe mal sehr viele Stücke auf Primetime Players gehalten, die sind ja aktuell auch wieder so unten durch, die machen ja auch fast nichts mehr. Epico machen auch nichts mehr. Man hatte noch Rey Mysterio und Sin Cara als Tag Team. Ja, die haben jetzt auch dann nicht gewonnen, dann. Ja, die sind halt dann jetzt das Über-Tag Team in den Tag Teams, die keinen Titelshot haben, würde ich mal so meinen. Weil die gewinnen ja alles. Ja. Und Cobro haben wir noch. Auf einmal Bro war der Ballisto weg. Kennst du noch den Bro Bucker, der Wubu Wookie? Hast du mir gerade irgendwas von Star Wars erzählt? Das war doch von John Cena, der hat doch Zack Ryder dann und wieder mit der Kane Storyline und Rollstuhl und alles. Bro Bucker, der Wubu Wookie. Das ist mir wohl entfallen. Das klingt ja sehr PG. Nee, weiß ich echt nicht mehr. Gut. Gut, dass ich heute so kompetent dabei bin. Ja, auf jeden Fall haben wir Zack Ryder und Santino Marella in einem Tag-Team, Epico und Primo, Sin Cara und Rey Mysterio und dann haben wir halt noch das Ding da, die Primetime Players und Road Scholars und Daniel Bryan. Ja. Es könnte besser sein, würde ich mal meinen. Aber es wird schon wieder besser. Es war ja davor noch schlimmer. Ja. Das schon. Also so kann man auf da jeden schon Fall wieder... Es wurde ein Daniel Fundament Bryan gebaut. Und Kane gegen Cody Rhodes und Damien Sandow. Sehr gut, muss ich mal sagen. Mhm. Muss ja angebracht sein. So. Und auf wen tippen wir dann als Sieger? Behalten Team Hell No die Titles oder gewinnen Team Road Scholars die World Tag Team Title? Ja, dann tipp halt mal. Ach, ich muss schon wieder? Ich tippe dann. Was? Nee, du fängst an. Warum? Du fängst an, du bist wieder dran. Warum? Ja, es ist abwechselnd. Das ist mein Podcast? Ja, das ist aber ja Fairness, du. Wir spielen nach Regeln. Ach, das tut weh, Mensch. Der Mirko zieht hier wieder seine Sachen ab, also. Ich ziehe mein Ding durch, du. Da kommst du nicht dran vorbei. Was für ein Ding, bitteschön? Das weiß ich auch nicht, du. So in der Arbeit. Ich zieh mal mein Ding durch. What? Pfui Teufel. Was denn? Ich mach ja gar nichts, Mensch. Ich tippe auf Auf wen tippe ich denn da? Es gibt halt jetzt die Möglichkeit, Rhodes Scholars gewinnt, ja, oder Rhodes Scholars verliert. Oh. Gibt es da noch so eine Möglichkeit, dass beide gewinnen oder beide verlieren? In der WWE gibt's das. Nö. Achso, du meinst No Contest. No. Okay, dann tippe ich alles auf No Contest. Nein, ja, ich habe ein paar Podcasts schon gehört, zum Beispiel jetzt, die gemeint haben, Team Hell No gewinnt und Team Road Scholars gewinnt. Und es ist halt so eine Win-Win-Situation. Ja. Ich könnte hier begründen, warum Road Scholars gewinnen, weil sie aktuell schlecht dargestellt wurden und auch ein aufstrebendes Tag-Team sind und man mit diesem Tag-Team dann länger plant wie mit Team Hell No, da diese dann eine Fehde gegeneinander haben. Oder Team Hell No gewinnt, weil man sagen will, mit Cody Rhodes und Damien Sandow haben sie starke Gegner. Ja. Sie können auch zusammenarbeiten und sie streiten sich trotzdem und dann geht die Geschichte weiter. Also, auf wen tippe ich denn da? Das ist irgendwie schon sehr schwer. Also ich nehme einfach mal so 20 Minuten. Ja, ich nehme auch 20 Minuten. Und ich hoffe, das wird ein schönes, feines, technisches Match. Richtig schön Wrestling und alles. Ja. Und ich sage einfach mal durch Pin. Auf wen hattest du jetzt getippt? Auf? Das weiß ich nur nicht. Achso, habe ich dann nicht verpasst. Okay. Ich sage auch mal was dazu. Ich finde, es macht durchaus Sinn, nach so einem langen Tag-Team-Tournament, wenn man da jemanden gekrönt hat, dass man die auch gewinnen lässt. Dann könnte man das so machen, damit man Hell nur auch nicht so schlecht aussehen lässt, dass sie sich eben wieder ein bisschen streiten währenddessen und talilala, dann kann man noch ein Rematch bringen und dann kann man dann eine längere Storyline machen, wie man das früher mit Kane und Big Show gemacht hat als Tag-Team. Das war auch toll. Also ich tippe auf jeden Fall schon mal auf Hell No und 20 Minuten und einen klaren Pinfall. Gut. Dann nehme ich einfach mal jetzt Team Road Scholars. Okay, das macht es spannend. Genau, das war auch meine Intention. Selbstverständlich Spannung aufbauen. Der Hai ist, der Matthias ist ein ganz großer in diesem Business. Der weiß, wie man Spannung... Heise. Der Hai ist, was weiß ich denn, wie heißt der alte Kerl denn? Der Matthias ist ein ganz großer... Wie früher in den ganzen Podcasts, wie ich noch nicht mitgemacht habe. Der Hiase. Ja, der Hiase. Also ich habe das früher für mich am PC, auf Facebook, immer Hiase, habe ich mir das immer gedacht. Dann war auch Ding bei so englischen Podcasts, da habe ich auch mal eine E-Mail hingeschrieben und sowas. Und er hat dann auch gesagt, is he called Heiß? Heist? Hi. Und dann so ein anderer, Hiasi. Okay, und dann, okay, we just call him the trademark. Ja, ich wollte noch irgendwas Komisches sagen. Ja, auf jeden Fall, der Matthias ist ein ganz großer in diesem Milieu, der weiß, wie man Spannung aufbaut. Ja. Das hat es jetzt damit zu tun? Ich weiß nicht, du hattest davor irgendwas anderes getippt als ich und das macht das sehr spannend. Gut, dann kommen wir einfach mal zu einem WWE World Heavyweight Championship Match zwischen Sheamus und Große Show. Sheamus und? Sheamus. Du Sheamus. Ein Mur Bayer Song, dass er Sheamus kommt. Ja, die Bayern. Wir verstehen sie nicht, aber wir haben sie gern. Bayern! Das sind wir mir! Bayern und das bayerische Bier! Manchmal sind sie uns peinlich, aber wir haben sie immer gern. Wo kommst du genau her? Niedersachsen. Riepe. Kennst du bestimmt. Ist weltbekannt. Niedersachsen. Wo ist das? Das Ding bei Polen, oder? das werde ich jetzt aber nicht gehört haben. Wir sind ein sehr gut verdienendes Bundesland. Ja, dann gib mir Geld. Okay. Was bekommt der? Achso, ihr seid das mit dem Christian Wulff, ja, oder? Ja, genau, das sind wir. Ja, super! Da hast du direkt den richtigen Eindruck von uns. Wir haben das Geld. Wir haben die Schulden. Bayern war mal ein Königreich. Von wo kommt noch gleich der Gutenberg? Scheiße, kommt der überhaupt aus Bayern oder kommt der aus Wien oder so? Er kommt aus Bielefeld. Oh, Scheiße, das. Nee, komm, da kann nicht sein. Bielefeld gibt's nicht. Karl Theodor von Gutenberg. In München. Ja, geht doch. Ja, dann haben wir jetzt ja den Ausgleich. Was hast denn du gegen den? Der hat doch nur ein bisschen abgeschrieben. Hast du doch auch schon in der Schule gemacht. Aber ich habe auch genauso wenig gegen Christian Wulff, also muss ich mich ja verteidigen. Okay. Gut, dann. Wie ist es in Polen? Das kann ich nicht beantworten. Schön. Jetzt kommen wir einfach mal zu dem Sheamus gegen Big Show Match. Yippie! Könige gegen Schocker! Bin mir nicht sicher, ob ich mich da so drauf freuen soll. Booker T! Jaja. Bayern machen wieder Schocker! Haben wir Booker T am Kommentatorentisch für die Ausgabe? Ich hoffe nicht. Bookert! Der Bookert! Haben wir den am Kommentatorentisch? Ich hoffe nicht, oder? Zum Glück nicht! Yippie. Zum Glück nicht! Schaki, Daki, Quack, Quack! Wenn ich mir das mal alles so anhöre, muss ich auch sagen, Mann, was guck ich What mir... What the hell? Was guck ich mir für einen Krankensport an? Krankensport? Krankunterhaltung? Ja, das trifft's eher. Gut. Ja, World Heavyweight Title Match, Sheamus Big Show. Genau. Was gibt's da für eine Storyline? Gar keine. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kann es auch nicht sagen. Das war gut. Es gab mal so eine Debatte, da haben sie geredet und alles kaputt gehauen. Und jetzt auch so Face-Off und Sheamus und Big Show brawlen sich. Und es geht darum, dass entweder der Knockout-Punch von Big Show oder der Bro-Kick von Sheamus besser ist. Das wurde in so einem Ding mit so einem, weißt du das, vom Kirmes zum Beispiel, von den Volksfesten, diesen Punching Ball. Ja, die kenne ich. Also, genau, das wurde dann auch mitgenommen. Und da trat Sheamus drauf und dann Big Show einfach mal so, der wollte erst nicht und dann so, ja, dann mache ich es halt doch und war wütend und alles und dann haut er da drauf. Und dann habe ich aus Reds gehört zum Beispiel, dass das ganz unrealistische Werte waren, denn das war per Video eingespielt auf diesem kleinen Fernseher, weil ein olympischer Boxer hat nur mal die Hälfte oder sowas von dem, also das nicht ganz richtig, WWE. Ja, auf jeden Fall ist die Storyline, ob Sheamus hier Big Show besiegen kann und ich tippe einfach mal auf Big Show, dass dieser jetzt World Heavyweight Champion wird, weil sonst weiß ich auch nicht, was man macht. Kannst du dich noch an NXT erinnern, an die ersten Staffeln, als auch diese Boxsäcke waren? Ja. Ja. Das war toll. Ich tippe jetzt einfach mal auf Sheamus. Ich glaube, der wird den Titel echt lange behalten. Man baut den richtig hoch auf. WrestleMania Review von uns bei Dropkick Drama. Seitdem hat er den Titel. Ich glaube. Ist er nicht irgendwie beschämend? Er behält den noch richtig lang und ich habe keine Ahnung, wie das enden soll und was da rauskommen soll. Wenn man sich die Zeitspanne ansieht, wir zwei machen den Podcast, wir machen den Raw-Podcast. Genau, bei Raw, weißt du noch, da ist doch Brock Lesnar gekommen, ja, wieder. Das war toll. Das war, also da sitze ich halt da mit das anderen auf einmal, ich weiß halt, dass Brock Lesnar irgendwann kommt, aber auf einmal höre ich die Musik und einfach so, der ist da! Ja, das dachte ich auch. Und da waren wir beide voll aufgewühlt. Und so Herz draußen war uns schon. So geschissen und so. Warum? Weil ich so lange aufgeblieben bin. Und dann habe ich noch eine Stunde geschlafen und dann bin ich wieder aufgewacht und dann ging es mir voll beschissen. Ja, das ist öfter so, wenn man schläft und dann nach einer Stunde und dann, warum bin ich jetzt weggegangen? Ja, eben. So, wir müssen noch eben schnell den Main Event besprechen, das Zeitlimit ruft und ja, gleich. Jetzt muss ich nur noch schnell was an den Mann bringen, denn wenn wir die Zeitspanne angucken, dass Sheamus World Heavyweight Champion geworden ist, sehen wir uns das mal so an, dann haben wir Dropkick Drama Podcast mit Mirko und Hirse, dann haben wir den Hirses Durchstart in der Podcast-Welt, wenn ich das so sehe, nämlich mit Wrestling Takeover Podcast, dann Takeover Podcast Network. Dann kriegst du das www.podcast.com. Dann höre ich jetzt mit dem. Dann gibt es halt mein Segment bei Cult of Personality und Dreads. Dann zum Beispiel hört halt Dropkick Timer irgendwann wieder auf. Mhm. Und ja, mein Podcast hört auch auf. Jetzt String Rope Radio. So hört sich's besser an. Und wir haben Sheamus immer noch als World Heavyweight Sheamus Champion. Sheamus hat alles überstanden. Ja. Jetzt schicke ich ihm dann mal den Podcast, dann verliert er den Titel. Okay. Da bin ich mir sicher. Ich tippe dann euch einfach mal auf 20 Minuten. Ich tippe auf 15 Minuten. Ich tippe so auf 17 ungefähr. Ja, okay, 15. Und dein Tipp? Sheamus. Dein Tipp Pin oder wahrscheinlich Pin, oder? Ja. Sage ich dann auch. Gut. Dann kommen wir jetzt wirklich zum Main Event. das wäre CM Punk gegen Feed Me More Ryback. Ja, das kam im WWE gut. Championship Hell in a Cell Match. Ja, glücklicherweise ist in diesem Jahr nur noch das eine Match in Hell in a Cell, wirklich. Ich kann mich dann noch an Jahre erinnern, da war zwar nicht jedes Match im Hell in a Cell, aber da war der, glaube ich, schon so drei Matches im Hell in a Cell, ne? Genau. Boah, war das grässlich. Da gibt es ja jetzt schon eine ordentliche Besserung. Dann dürfen sie den Pay-Per-View gerne wieder umbenennen in... Wie hieß der Dezember-Pay-Per-View immer? Nicht Unforgiven, sondern... Armageddon, genau, dann dürfen sie es gerne wieder in Armageddon umbenennen und dann ist das. Der war saugeil. Ja, das war richtig geil. Da gab es mal mein Lieblingsmatch, das war Edge gegen Undertaker gegen Batista. Mhm. Da war ich dann noch so DSF-Style unterwegs und habe mir dann immer das alles bei DSF angeguckt und das war halt dann die größte Storyline, die ich aktuell bisher erlebt habe, einfach weil saugeil war das einfach. So mit den drei, die sich halt dann. Und dann weißt du halt nicht, wer gewinnt und so. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie Matthias DSF-Style rumläuft. Scheiße. So, CM Punk gegen Ryback. Behält CM Punk den Titel ein Jahr lang? Oder ist es damit zu Ende? Feed me more. Ich tippe, ich mach das mal ganz straight und raus. Ich tippe auf CM Punk. Mein Tipp ist Reebok. Zwieback. Ist das ein ehrlicher Tipp oder ist das ein Tipp, um es spannend zu machen? Das ist einerseits ein spannender Tipp und einerseits auch ein richtig ehrlicher Tipp. Okay, das ist interessant. Nee, das glaube ich auf gar keinen Fall. Ich finde das war. Warum? Ich finde das sehr interessant und auch sehr gut, dass man Ryback als neuen Main Eventer aufbauen will. Ich bin mir auch sicher, wenn er noch ein bisschen trainiert, dann ist er gar nicht so verkehrt. Aber ich glaube, das gibt man den noch. Der hat doch eh schon so viele Muckis. Ich bin mir nicht sicher, ob. Nee, das will man nicht. CM Punk behält den Titel. Vor allem mit der Stellung, die CM Punk. Ich hoffe einfach mal, dass CM Punk Champion bleibt, aber ich glaube, dass man hier Ryback den Titel gibt. Und ja, außer Brock Lesnar greift ein und sowas. Aber ich tippe mir einfach mal, um auch Spannung zu bringen, auf Reebok. Das wäre fantastisch, wenn morgen Brock Lesnar, beziehungsweise heute Brock Lesnar da ist. Mhm. Ich hoffe, das wird ein richtig feines Hell in a Cell Match. Mal wieder mit so ein paar Spots. Ich warte ja schon seit Ewigkeiten drauf, dass man mal wieder auf den Käfig drauf geht. Ausgehen. Wenn halt zum Beispiel CM Punk hier mit seinem technischen Style kommt und ein paar schöne Aktionen zeigt und Ryback halt dann einfach irgendwo dran wirft und einfach seine Kraft spielen lässt. Ich glaube, das ist schon eine gute Kombination, ja, zum Beispiel. Gut, dann dein Tipp für die Matchzeit. 25 Minuten. Also machen wir 30. Nee, ich sag 25. Gut, sein muss. Ich sag 30 Minuten ungefähr. Aha. Und durch Pinfall, oder? Ja. Gut, ich sag dann halt einfach durch Disqualification, weil Ryback CM Punk auf ist. Nee, Brock Lesnar greift ein, Disqualification. Ryback beißt CM Punk einen Finger ab. Das hätte was. Ryback ist okay, einfach alle auf und dann gibt's No Contest. Da sage ich auch Pinfall, weil wenn ich die Q sage, dann ist ja auch CM Punk Champion, dann hat's der Tipp überhaupt nicht gebracht. Mhm. Und ja, dann können wir noch tippen Match of the Night, wenn du das noch möchtest. Match of the Night, Hell in a Cell. Wobei technisch und so ist wahrscheinlich das World Tag Team Championship Match auch wirklich ziemlich, ziemlich gut. Aber ich tippe trotzdem Unterhaltungswert Hell in a Cell. Das ist ja das gleiche wie Ding, wie Undertaker gegen Triple H, falls du dich noch bei WrestleMania erinnern kannst. Wenn du halt da sitzt und oh mein Gott, und der bricht die Streak und nein und was macht HBK da? Und halt, es gab halt dann noch Chris Jericho gegen CM Punk, das war jetzt nicht allzu überzeugend, aber war halt dann einfach das bessere technische Match, aber es geht halt um das Gesamtpaket und ja, da geht es mir halt nicht so sehr um die Technik. Nee, also das würde ich jetzt nicht sagen. Es geht mir schon noch stark um die Technik, aber es soll natürlich auch unterhalten. Und ich hoffe, dass die gehen wieder aus dem Hell in a Cell raus. Ich hoffe, Brock Lesnar greift ein und dann gibt es irgendeinen coolen Move auf der Zelle oben drauf mal wieder oder irgendwie sowas Cooles. Gut. Du sagst es schon richtig. Ich hoffe, denn viele zum Beispiel schreiben ja auch, oh Mann, ich glaube, dass der kommt und ich weiß, dass er kommt. Und wenn nicht, dann ist die WWE total scheiße. Weil der muss einfach kommen und wenn sie das nicht machen, dann sind sie einfach dumm und blöd und alles. Ja, das will ich morgen nicht wieder lesen, also soll das. Hast du große Erwartungen an den Pay-Per-View oder gehst du da rein und sagst einfach, ich guck's mir an? Ja, weißt du, das richtig Gute ist, wenn man nur die Pay-Per-Views guckt, man geht mit keiner Erwartung, man geht auch, ich guck mir das jetzt an, ich werde unterhalten, man wird dann auch unterhalten, das ist gut. Genau, so geht's mir jetzt aktuell auch. Richtig klasse, Matthias. Zum Beispiel, weil ich fast kein Vorwissen habe. Ja, weil ich fast kein Vorwissen habe und auch wenn ich so länger nicht mehr podcaste, dann geht's mir halt so wie einem, ich will jetzt nicht sagen Wrestling-Mark, aber sowas Ähnliches, weil man... Ja, man beschäftigt sich nicht so viel damit, was einerseits auch richtig gut ist, weil man dann richtig in das Produkt richtig verfallen kann, wenn man es so nennen will, und einfach Spaß daran hat. Eben. Genau, so geht's mir auch. So, damit hätten wir getippt gut. Und wir freuen uns beide. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den Pay-Per-View und werde ihn auch die nächsten Tage hoffentlich irgendwann zu sehen bekommen. Ja, wir können uns da ja und freue mich schreiben. Auf den Main-Event und ich freue mich eigentlich auf fast alles. So Divas-Match und sowas kannst du halt dann mal schön vorspulen bis zum Ende oder auch so Randy Orton gegen Alberto Del Rio. Das interessiert mich 0,0. Ja, wenn du mit 0,0. Blümchenbrille guckst, dann kannst du alles unterhalten finden. Da musst du nur das finden, was unterhaltend ist. Genau. Gut, dann ja, Ryback gegen CM Punk, da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe auch, dass einfach Ryback halt irgendwie ihn zerstören kann, CM Punk aber technisch zurück mithalten kann, ja. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und dass vielleicht auch Brock Lesnar kommt, wäre sehr geil, wenn nicht, dann einfach ein saugeiles Match. Ja. Und ja, ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch. Auf Hell No gegen Road Scholar zum Beispiel. Und ich hoffe, dass Sheamus den Titel gewinnt. Somit Ring Road Radio Nummer 1 und Big Show als neuen Titelhalter, dann wieder so ein paar Monate, dann gibt's halt wieder einen neuen Wrestling-Podcast von mir, ja, dann gibt's halt www.podcast.de von dir und dann wieder einen neuen Champion, oder? Das kann man es machen. Kein Problem, das können wir alles einrichten. Wir setzen ja. uns dann mit Big genau. Show, mit Sheamus in Verbindung und dann werden wir das alles abklären. Oh, das ist schlecht, weil der hat ja letztens diese Kamera zerstört, da war unser Funksender dran. Ach, scheiße. Unser kleiner Wanze ist kaputt. Genau. Big Otto Wanze. Wanze, die Matthias letztens in Wien beim Wrestling eingeschleust hat. Gut. So, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch zum Schluss und verabschieden uns von den 10.000 Zuschauern, die noch dran sind. Zahlreichen Zuhörern. Zahlreiche Zuhörer. Ja, selbstverständlich. Es sind Massen. Ich hoffe, dass ich mal stellig. Es sind Massen, die sich auf die Website begeben haben. Wie nennt sich Damien Sandow der intellektuelle Retter der Massen? Wir sind halt die Podcaster der Massen. Genau, nicht intellektuell, aber zumindest Masse. We are the Podcasters of the Masses. Klingt klasse. Kannst du noch mit reinschneiden am Anfang. So. Gut, dann verabschieden sich hier die Podcaster der Massen. Vielleicht hat der Mirko noch was anzubringen, irgendwie etwas zu sagen zu euch. Nö, freut mich an dieser Stelle nur beim ersten Podcast von Ring Rope Radio dabei gewesen sein zu dürfen und immer wieder gerne. Ich hoffe, es hat gefallen, trotz den vielen Ablenkungen, die dabei waren und dass wir nicht mehr so up-to-date waren, aber es hat zumindest uns Spaß gemacht. Das ist auch schon mal was. Gut, ich kann nur sagen, mir hat die erste Ausgabe hier richtig gut gefallen. Ich muss auch sagen, so stelle ich mir einen Wrestling-Podcast vor. Nicht einfach so alles über Wrestling auch mal so nebenbei irgendwie reden und dann auch noch ein bisschen über Wrestling quatschen und auch ein bisschen Spaß haben und so. So finde ich halt den modernen Podcast von Wrestling her gut. Und so zum Beispiel, wie ich früher auch mal immer gemacht habe, ja, hallo, und hier die Review und bla bla bla, Besieg bla und das und Zill. Das ist langweilig, muss man zugeben. Ja, deshalb möchte ich jetzt auch ein bisschen Abwechslung reinbringen und auch so nebenbei über irgendwas anderes reden, was nicht ganz so viel mit Wrestling zu tun hat. Und Wrestling bietet ja aktuell auch nicht allzu viel zum Reden, kann man sagen. Obwohl, Mirko, siehst du dir, wie heißt es, Saturday Morning Slam an? Ich habe das zweimal geguckt. Da gibt's wohl dann nächste Woche ein Review von dir, oder? Ja, natürlich. Ich habe das zweimal geguckt, ich fand das unterhaltsam. Unterhaltsam in der Idee, die das verfolgt. Das war natürlich eine Kindersendung, aber es hat mich unterhalten. Ja, hier wisst ihr wieder, welche Sendungen sich Mirko gerne anguckt. Das ist halt da. Das guckt sich um 2 Uhr an und betitelt es als Horror-Sendung. Sag nichts. Da kann er nur lachen, der gute Junge. Ja, guter Junge ist gut. G-I-G-G. Gute, nein. Gute Nacht, ja. G. Gute Nacht, Leute. Schlaft Gute schön, wenn ihr Nacht. schon schlaft. Es ist eh schon ganz dunkel draußen. Heute hat es schon geschneit. Oh, das ist ja nett. Ja, so ist das in Bayern, ne? Ja. So, lass uns mal zum Schluss kommen. Verabschiede dich und dann Gut, machen wir ich Schluss. bedanke mich auf jeden Fall bei dir. Ja, sehr gerne. Hörst du. Und danke, dass du dabei warst in der ersten Ausgabe. Danke, dass du hier schön mitgemacht hast und danke, dass du vielleicht die beste Ausgabe von Ringrope Radio mit mir gemacht hast. Man weiß es ja noch nicht. Auf jeden Fall eine der besten, würde ich mal sagen. Jetzt wird's abgesetzt. Punkt aus Ende. Das finde ich jetzt aber schade. Nein. Also es hat mir auch sehr Man viel. soll aufsetzen am Es ist besten. immer toll, mit dir aufzunehmen, no homo. Und ja, an der Stelle sage ich schon mal Tschüss und Matthias darf jetzt die letzten Worte in seinem eigenen Podcast sagen. Genau. Nein, Schatz. Hau rein. Hau rein. Hau rein, Doktor. So. Gut. Dann bedanke ich mich bei Mirko und ich danke auch euch allen fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und hier noch ein paar kleine Plugs. Ihr findet den Podcast auf Facebook unter Ringrope Radio einfach mal eingeben, weil dann ist so eine Zahlenreihe dahinter und die weiß ich nicht aus. Wenn ich einfach Ringrope Radio oben in der Suchleiste eingeben, @Ringrope Radio bei Twitter, das ist so ziemlich alles, was wir haben, dann ringroperadio.postrest.com. Da findet ihr die Episoden entweder im Webplayer anhören oder downloaden und auch die Shownotes sind da verlinkt zum Beispiel. Und bevor ich es noch vergesse, auch ein paar Partner sollen an dieser Stelle gegrüßt sein, allem voran der www.podcast.com bzw. wrestlingblog.com Wrestling, Wrestling-Blog mit sag Einstein, i.wordpress.com, Dankeschön. Genau, Dropkick Drama, besser gesagt. Der Podcast von Mirko, schon häufig angesprochen heute, diesen Podcast. Einfach mal reinhören, es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr Gefallen an der Podcast-Art von Mirko habt, dann habt ihr auf jeden Fall Gefallen an seinem Podcast, würde ich mal meinen. Könnte Sinn Das ergeben. ist immer das Gleiche. Gut. Ja. Immer der gleiche Scheiß. Immer der gleiche Scheiß. Das ist irgendwie wie vom Fließband. Einmal in der Woche müssen wir wieder Scheiß produzieren. Da setzen wir uns mal zusammen und reden irgendeinen Mist zusammen und dann passt das schon. Bei uns macht das. Dann einfach ins Internet. Ja, genau. Mit WLAN-Modem noch dazu. Ding, ding, ding, Mom, das WLAN-Modem lässt mich nicht rein. Hast du auch so ein Modem gehabt, oder? Ich So habe früher. hab ja ein Notebook, ne? Aber wir haben auch so ein WLAN-Teil hängen, ja. Wir haben noch ein Modem gehabt, so DSL-Kabel verlegt durch die ganze Wohnung und so, saugeil, immer so bing, bling. AOL war das noch und dann so mit der Ampel, wenn die auf Rot war, dann war kein Internet und dann auf einmal musste sie umschalten und dann bing, bing. Also muss man in YouTube eingeben, Modem-Sound. Mache ich gleich. Gut. Matthias, wir müssen jetzt aufhören. Es ist Zeitdruck. Ich muss noch schnell meine Partner da. Ja, hau rein. Dann haben wir noch den Kayfabe-Podcast vom Lenny, dem Chris, dem Jan und dem Kleise und den anderen Leuten da. Zu finden auf kayfabe-podcast.de.tl. Die Seite habe ich erstellt, nur mal so zur Info. Auf jeden Fall ein guter Podcast. Sie haben zum Beispiel auch jetzt viele Interviews an den Mann gebracht. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Dann haben wir noch zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob die mich auch pluggen wollen, auf jeden Fall Wrestling Replay zu finden unter wrestling-replay.de.tl. Der Podcast von Kleisi und vom Leon. Und die reden auch so wöchentlich über alles, was passiert ist. Die haben Raw, SmackDown, Impact Wrestling, NXT, glaube ich, auch und alles. Wenn ihr alles hören wollt, was aktuell im Wrestling passiert, ist dieser Podcast eure Anlaufstation Nummer 1. Und dann habe ich noch den Freaks of Wrestling Podcast mit dem Adam, dem Speedy und dem Tobi. Und den Podcast findet ihr zum Beispiel bei Facebook unter Freaks of Wrestling. Aber dieser Podcast nimmt sich nicht allzu ernst, wie wir eigentlich hier auch. Und ja, da geht's auch viel um Wrestling, aber auch viel um Nonsens. Und ja, so richtig im Freaks of Wrestling Style. Und ich weiß nicht, ob das ein Podcast für jedermann ist. Einfach mal reinhören und seht ihr es schon selber. Gut, das waren jetzt die Plugs für diese Woche und der nächste Podcast kommt am, ich weiß es noch nicht, wann er kommt, vielleicht kommt auch keiner mehr, man kann es noch nicht sagen. Auf jeden Fall danke Mirko, dass du dabei warst Gerne. Und ich sage dann einfach mal Tschüss Mirko. Tschüss. Und auf Wiedersehen, liebe Zuhörer. Bis dann.